Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter sende Männer aus. Sie sollen das Land Kanaan sehen. Ich gebe es den Israeliten. Sende einen Mann von jedem Stamm. Es sollen wichtige Männer sein. Dritter Mose schickte die Männer. Sie waren in der Wüste Paran. Jahwe hatte es gesagt. Die Männer waren Anführer der Israeliten. Vierter, das sind ihre Namen. Von Ruben war Samua, der Sohn von Zakur. Fünfter von Simeon war Safat, der Sohn von Hori. Sechster von Juda war Kaleb, der Sohn von Jefunne. Siebter von Issachar war Igeal, der Sohn von Josef. Achter von Ephraim war Hosea, der Sohn von Nun. Neunter von Benjamin war Palti, der Sohn von Raphu. Zehnter von Sebulon war Gadiel, der Sohn von Sodi. Elfter von Josef, vom Stamm Manasse, war Gadi, der Sohn von Susi. Zwölfter von Dan war Amiel, der Sohn von Gemali. Dreizehnter von Asser war Setur, der Sohn von Michael. Vierzehnter von Naphtali war Rahab, der Sohn von Wofsi. Fünfzehnter von Geade war Goyel, der Sohn von Machi. Sechzehnter, das sind die Männer, die Mose schickte. Sie sollten das Land sehen. Mose nannte Hosea, den Sohn von Nun, Josua. Siebzehnter Mose schickte sie nach Kanaan. Er sagte, geht in den Süden. Geht auf die Berge. Achtzehnter, seht, wie das Land ist. Sind die Menschen dort stark oder schwach? Sind es wenige oder viele Menschen? Neunzehnter, ist das Land gut oder schlecht? Sind die Städte offen oder haben sie Mauern? Zwanzigster, ist der Boden gut oder schlecht? Gibt es Bäume? Seid mutig. Bringt Früchte vom Land mit. Es war die Zeit der ersten Trauben. 21. Sie gingen los. Sie sahen das Land von der Wüste Zin bis Rehob. Das war bis Hamat. 22. Sie gingen in den Süden bis Hebron. Dort lebten Ahiman, Sesai und Talmi. Sie waren Söhne von Enak. Hebron war älter als Zoan in Ägypten. 23. Sie kamen ins Tal Eschkol. Dort schnitten sie eine Weinrebe ab. Eine große Traube hing daran. Zwei Männer trugen sie an einer Stange. Sie nahmen auch Granatäpfel und Feigen mit. 24. Mann nannte den Ort Tal Eschkol. Die Israeliten schnitten dort die Traube ab. 25. Nach 40 Tagen kamen sie zurück. Sie hatten das Land gesehen. 26. Sie gingen zu Mose und Aaron. Sie waren bei allen Israeliten in Kades. Kades war in der Wüste Paran. Sie erzählten alles. Sie zeigten die Früchte vom Land. 27. Sie sagten zu Mose, wir waren in dem Land. Du hast uns dorthin geschickt. 28. Das Land ist sehr gut. Es hat viel Milch und Honig. Hier sind die Früchte. Aber die Menschen dort sind stark. Die Städte sind groß und haben Mauern. Wir sahen auch die Söhne von Enak. 29. Die Amalekiter leben im Süden. Die Hethiter, Jebusiter und Amoriter leben in den Bergen. Die Kanaaniter leben am Meer und am Jordan. 30. Kaleb beruhigte die Leute. Sie waren wütend auf Mose. Kaleb sagte, wir gehen hinauf. Wir nehmen das Land ein. Wir können das schaffen. 31. Aber die anderen Männer sagten, wir können nicht kämpfen. Die Menschen dort sind zu stark für uns. 32. Sie erzählten den Israeliten schlechte Dinge. Das Land ist gefährlich. Es macht seine Bewohner krank. Alle Menschen dort waren sehr groß. 33. Wir sahen dort Riesen. Die Enakiter waren Riesen. Wir waren klein wie Heuschrecken. Sie sahen uns auch so,